Dem Genossen Kim Jong-un schickten am 15. August anlässlich des 72. Jahrestages der Befreiung Koreas das amerikanische und das peruanische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paektusan 2017 jeweils einen Blumenkorb. Am gleichen Tag wandten sich anlässlich des 5. Internationalen Festivals zur Lobpreisung der großen Menschen von Paektusan die Osakao-Bürgervereinigung für die schnelle Normalisierung der japanisch-koreanischen diplomatischen Beziehungen, die Verbindungsgesellschaft der Tokyo-Abgeordneten für die Förderung der japanisch-koreanischen Freundschaft und das Kyoto-Netzwerk für japanisch-koreanische Freundschaft zur Förderung des kulturellen, wissenschaftlichen und Büroaustausches jeweils mit einem Blumenkorb an den Genossen Kim Jong-un.